Die Völkergemeinschaft Südkoreaner und Auslandskoreaner schätzen die unvergänglichen Verdienste der großen Menschen von Baekdusan hoch. Der Vorsitzende der Arbeiterpartei Ungarns und der Chefsekretär der indischen Gesellschaft zum Studium der Sozialideologie und des Geistes schaffen aus eigener Kraft hoben hervor, dass der Marschall Kim Jong-un, oberster Befehlshaber, nicht nur der Armee und Bevölkerung der TVRK, sondern auch der anti-imperialistischen revolutionären Kräfte der Welt sei und dass ihre härteste Entgegnung und standhafte anti-imperialistische revolutionäre Haltung als ein Vorbild für die anti-amerikanische Auseinandersetzung gelten. Die Massenmedien verschiedener Länder wie die senegalesische Zeitung Le Populaire und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands betonten, dass der oberste Befehlshaber Kim Jong-un mit unvergleichlichem militärischen Schaublick die Songun-Idee von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihre Verdienste glorifiziere und mit Initiative in der Hand stets den Sieg in der scharfen anti-amerikanischen Auseinandersetzung erringe. Die wichtigen südkoreanischen Massenmedien wie Yonhap News und Kyunghyang Sinmun würdigten Kim Jong-il als genialen Heerführer und hervorragenden und bewährten Politiker. Die Südkoreaner verschiedener Kreise und Schichten wie der Publizist Moon Moo-jung und die Auslandskoreaner meinten, dank der Führung des Marschalls Kim Jong-un, der die Songun-Führung der vorangegangenen Führer glänzend fortsetze, werde der endgültige Sieg der koreanischen revolutionären Sache bestimmt davon getragen.